zieht es mich hin, wo ich zum ersten Mal dich sah. Ich denke oft, wenn du wüsstest, wie einsam ich bin, wärst du eines Tages wieder da. Ich hab immer für dich Zeit und der Weg ist gar nicht weit. Steht für dich offen.